Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Wirren Gedanken. Direkt live aus Wieck am See, direkt am Meer. Hier geht furchtbar der Wind, ich weiß nicht, ob man mich versteht. Aber vielleicht hört ihr das Meer rauschen. Ich finde das toll. Moment, ich gehe mal weiter nach vor, bis meine Schuhe nass sind. Okay, jetzt. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Scheiße, ey. Es ist hier schweinekalt und ich habe gerade einen gesehen, der schwimmt hier, hey. Das ist ja unglaublich. Und ja, ist gar nicht so schlecht hier oben, wie ich mir gedacht habe. Schaut doch mal vorbei, können wir ein Bier trinken gehen. Ich schau mal, was das hier kostet. Was? 5 Euro ein Bier? Okay, kommt doch nicht drauf. So, das war jetzt die Live-Stellungnahme. Ich hatte zufällig meinen MP3-Player, meinen neuen, eingesteckt. Und das ist mal ein Test, ob das Internet-Mikro überhaupt funktioniert. Internet habe ich auch schon gefunden. Ich glaube, ich darf da zwar nicht rein, weil das ist irgendwie privat scheinbar. Aber wer sein Internet nicht verschlüsselt, der ist selber schuld. Also, ich hoffe, wir hören uns diese Woche nochmal wieder. Und sonst, der Roman hat ja vor, 2 Podcasts zu machen. Dann haut er schon hin. Also, bis die Tage. Tschüss.